ARD. Halt bloß den Mund. Das bringt uns ins Gefängnis, wenn du quatschst. Okay. Ich hatte ja schon längst den Gedanken, in den Westen zu gehen und hab's nicht gemacht, weil ich wusste, ich zerstöre die Karriere meiner Eltern. Ja? Unsere Tochter hatte gesagt, sie will in den Westen. Sie will ausreisen, um Gottes Willen. Ja. Da bin ich eingeladen worden in die Pappelallee. So ein richtig schönes DDR-Büro. Und da war so eine, ja, wie soll ich sagen, noch so eine ganz verkniffene, die, also als wenn ich sie persönlich damit beleidigt hätte, dass ich einen Ausreiseantrag stelle. Sie hat zu mir gesagt, also glauben Sie gar nicht, dass Sie dieses Land lebend verlassen können. Ja, Ihre Eltern sind Kriminelle, das sind Landesverräter, sie haben den Sozialismus verraten und wir werden sie nicht zu Verrätern lassen. Sie verlassen nie lebend dieses Land. Die stumme Katrin mit 2 T. Eine Vater-Tochter-Biografie aus der DDR. Feature von David Zane Meyrowitz. Wer ich bin? Ja, inzwischen ein Regisseur. Theatermann, Theaterleiter, sage ich manchmal, weil ich auch Ensembles geleitet habe, auch wenn ich nur Schauspieldirektor war, war man dann doch, wenn man so will, Chef, Hauptverantwortlicher. Dieses Interview habe ich 2015 in Dietzenbach in der Nähe von Frankfurt am Main geführt, als ich Peter Kupke zum letzten Mal sah. Wir waren seit Mitte der 70er Jahre befreundet, als wir uns bei einer Brecht-Veranstaltung in Ost-Berlin kennenlernten. Ich habe auch seine Frau, die Schauspielerin Sonja Herbing, kennengelernt, aber nie ihre junge Tochter. Wer bin ich? Tja, ein komplexes Wesen auf jeden Fall. Also, ich bin Katrin. Ganz genau Rebecca Katrin Kupke. Mein Name Katrin wird erstmal mit Doppel-T geschrieben. Das ist sehr selten. Und er kommt von Brecht aus dem Stück Mutter Courage. Von dieser stummen Katrin habe ich meinen Namen. Das heißt, ich bin gleich mit Brecht auf die Erde gekommen. Ich bin von ihm schon geküsst worden, ohne es zu wissen, wer er ist. Und gleichzeitig hat dieser Name auch etwas Belastendes für mich, weil es ist ja die stumme Katrin, von der gedacht wird, dass sie nicht hören kann. Und deswegen belauscht sie ein Gespräch der Soldaten und weiß, dass das Dorf nachts überfallen wird. Und so kann sie, wenn die Soldaten kommen, das Dorf durch ihre Trommelschläge retten, also erwecken, wach machen. Und sie wird dafür von den Soldaten erschossen. Das heißt, in dem Moment, wo sie sich bemerkbar macht, stirbt sie. Und das ist natürlich auch ein Thema, was mich sehr beschäftigt hat im Leben, besonders natürlich in der DDR. Also ich sage die Wahrheit und darf dafür sterben. Gespielt wird immer. So. Ja. Willst du die ganze Zeit halten? Das ist dein Problem. Ich weiß, aber ich sage irgendwas, damit ich irgendwas sage. Ja. Unser Leitsatz in der Familie war, gespielt wird immer. Und natürlich, mein Vater hat in dieser, heute würde man sagen, Bubble, ja, in diesem Theateruniversum, in diesem kreativen Universum, das natürlich beeinflusst und kontrolliert war. Also beeinflusst von oben und kontrolliert von der Staatssicherheit. Trotzdem hat er ja seinen eigenen Raum gesucht. Ich war engagiert für die DDR, bin dann 1950 auch in die SED eingetreten, also noch auf der Oberschule. Und natürlich wusste ich als Student bereits, dass ich einen Vorteil habe, wenn ich SED-Mitglied bin, bei der Vermittlung der Stellen später. Wir sind ja dann nach Berlin gezogen, 1972. Und da wurde mein Vater Regisseur im Berliner Ensemble. Er ist ja noch von Helene Weigel engagiert worden. Meine Mutter ging natürlich als Schauspielerin mit. Die Inszenierungen von meinem Vater waren sehr erfolgreich. Sie konnten auf Tournee gehen um die Welt. In der DDR hieß das, sie waren Devisenbringer. Und so durfte ich, noch bevor ich 18 war, sogar mit meinen Eltern in den Westen reisen. Und da habe ich angefangen zu begreifen, dass ich in einer Art Parallelwelt aufwachse. Ich war ja ab der dritten Klasse in der Russischschule, Kader geprägt. Wenn du für einen Kader ausgebildet wirst, kriegst du nicht irgendeine Lehrstelle. Das war ja alles bei uns staatlich überwacht und organisiert. Und deswegen habe ich mich dann auf der Schauspielschule beworben, auf der Ernst Busch in Berlin, und bin genommen worden. Und natürlich bleibt die Frage im Nachhinein, bin ich genommen worden, weil mein Nachname Kupke ist, oder ob ich wirklich begabt bin. Ich muss sagen, wir hatten eine ganz komfortable Situation, nämlich dadurch, dass wir durch die Gastspiele des Berliner Ensembles notwendigerweise gemeinsam im Westen sein mussten, aber unsere Tochter blieb ja zu Hause, war das okay. Normalerweise muss eine Familie immer einen Pfand da lassen, also meistens das Kind, wenn sie im Westen arbeiten. Beide Ehepartner waren im Westen und kamen ja immer wieder zurück. In den späten 70er Jahren besuchte Peter mich mehrmals in London, wo ich als Dramatiker und Theaterkritiker damals lebte. Er war besonders daran interessiert, mit Regisseuren von Theatergruppen, die ich ihm vorgestellt habe, zu sprechen. Ich hatte nie den Eindruck, dass er geheim nach möglichen Fluchtwegen aus der DDR suchte. Wir haben gefragt, wie wäre es denn, wenn wir mit unserer Tochter einen Urlaub in Italien machen? Sie war ja noch unter 18. Und siehe da, eingeladen natürlich von dem Mitglied der Kommunistischen Partei Italiens, dem Intendanten des La Fenice, weil wir da ein Gastspiel gehabt haben, ja, waren wir in Italien. Ohne natürlich die Bundesrepublik zu durchqueren, sondern über Österreich. Da flattern nur die roten Fahnen auf der Bühne. Unter den normalen DDR-Bürgern musste man sich immer ein bisschen als Schauspieler verteidigen, weil der normale Bürger hat gemeint, da flattern nur die roten Fahnen auf der Bühne und da wird nur gesagt, der Kommunismus ist das Allergrößte. Franziska Trögner, ehemalige Schauspielerin am Berliner Ensemble. Wir haben viel von Touristen gelebt, ne? Das Theater sind ja viele, viele aus dem westlichen Ausland gekommen. Aber so unter den landläufigen DDR-Bürgern waren wir das Rote Theater. Ich bin Carmen Meyer-Antoni, ich bin eine Schauspielerin und ich war mit Peter Kupke am Hans-Otto-Theater und auch mit seiner Frau Sonja Hörbing. Die Tochter kenne ich von klein auf. Und ich war auch mit Peter Kupke am Berliner Ensemble viele Jahre. Das war so mein Lehrmeister und insofern gehört der mit zu meiner Legende. So, dann gucken wir mal. Kupke. Das Berliner Ensemble wurde berühmt durch die Aufführung der Werke des Gründers Bertolt Brecht. Seit 1954 ist das Theater am Schiffbauer Damm die Spielstätte des Berliner Ensembles. Regisseure Berliner Ensemble: Bertolt Brecht, Thomas Langhoff, Wegwerth, Heiner Müller, Berlau, Wuttke. Ja, und wo ist mein Vater? Nö. Gibt's nicht. Die Suche lieferte keine Ergebnisse. Das Eigentliche liegt in den Pausen, oder? Was du nicht weißt, macht dich nicht heiß. Die Geschichte meines Vaters ist natürlich verbunden mit der allgemeinen Kulturpolitik der DDR. Damit arrangiert man sich und man lernt ja auch, die Dinge anders auszudrücken. Wir nennen das ja zwischen den Zeilen lesen oder das Wissen, das in dem Nichtgesagten das Eigentliche ist, in den Pausen. Also da war schon als Folge der Entwicklung in der CSR und dem August 68 etwas passiert, was nicht mehr zu flicken war. Da war der Sozialismus bereits ohne Chance, überhaupt noch einen Gewinn für sich zu machen. Das war eine sowjetische Führung, die die Verhandlungen dort mit doppelter Zunge geführt hatte in diesen 14 Tagen an der Grenze zwischen CSR und UdSSR. Aber natürlich ist diese Geschichte Teil der Biografie meines Vaters, die Auseinandersetzung oder eben Nicht-Auseinandersetzung mit Stalin, und die hat ihn natürlich geprägt. Also, da war das ein Prozess, der so weit gereift war, dass man sich sagte, nein, Es ist keine Hoffnung mehr für den Sozialismus. Es gibt einen Begriff, der heißt stalinistisches Schweigen. Es war einfach normal, weil man musste schweigen, um zu überleben. Und interessanterweise ist das ja auch das Thema meines Namens. Vielleicht hat mein Vater mir deswegen den Namen gegeben, I don't know. Also deswegen hat mein Vater da nicht mit mir drüber geredet, weil was du nicht weißt, macht dich nicht heiß. Das ist eine andere Geschichte, wie man das Engagement angefangen hat zu relativieren und wie man gesehen hat oder wie ich gesehen habe, dass es einem nutzt, wie es einem nutzt und wie man sich dann angefangen hat zu schützen davor, dass man auch unter Umständen zu einem Identitätsverlust kommt, dadurch, dass man engagiert ist. Naja, interessant. Also, tja. Er hat immer zu mir gesagt, ich will dich vor ihnen schützen. Ich habe nie gefragt, wer sind sie, vor denen du mich schützen willst. Ich sollte kein Mitwisser werden oder Mitwisser sein, weil wir waren eine rebellische Jugend zu der Zeit. Ich habe ja die DDR anders erlebt als er in seinem Theateruniversum, weil ich war ja da draußen in den Kneipen oder in der Produktion. Wir haben dann irgendwann gesehen, dass das, was im ND, also im Neuen Deutschland, in dem Zentralorgan der SED, zu lesen ist, dass das überhaupt nicht mit dem, was wir erleben, übereinstimmt. Und das war ein großer Reibungspunkt zwischen meinem Vater und mir. Und dann hat er einmal zu mir gesagt, wie alt war ich da? 16, 15, irgend sowas. Und dann hat er auf die Uhr geguckt. Und so, 22 Uhr, jetzt, du musst jetzt ins Bett. Gute Nacht. Du weißt nie, wo die Kugel ist. Der kleine Flori habe 2 Meter Mann, das brave, das uralt kluge Kind, ist abgehauen nach Westen mit seiner derzeit Festen, wie die wohl rüber sind. Er ist hinüber, enfant perdu. Der entscheidende Knackpunkt, auch für unser ganzes Land, war das Konzert von Wolf Biermann am 13. November 1976. Wir machen hier Sozialismus, trotz Rotz und Stalinismus, und öffnen uns noch die Welt. Das ist unser großer Knackpunkt in unserer Biografie. Ich bin in der letzten Zeit durch eine Entwicklung in der DDR schmerzhaft darauf hingewiesen worden, dass dieses Lied nicht hinreichend ist. Es gibt in der DDR in der letzten Zeit eine wahrhaft traurige Massenbewegung, nämlich die sogenannten Ausweiser. Leute, die sich so nennen, weil sie einen Antrag stellen auf legale Ausweisung aus der DDR. Wie kommt es, dass sie weg wollen? Die DDR auf Dauer braucht weder Knast noch Mauer. Wir bringen es so weit. Unter der Überschrift Angemessene Antwort auf feindseliges Auftreten gegen DDR schreibt heute Neues Deutschland zu der Entscheidung, Wolf Biermann die Staatsbürgerschaft der DDR abzuerkennen. Zu uns fliehen dann in Massen die Menschen und gelassen. Sind wir darauf vorbereitet? Die Arbeiterbewegung hat es immer wieder mit Leuten zu tun gehabt, die innen ganz schwarz waren, sich aber eine rote Mütze aufgesetzt hatten. Er ist hinüber, enfant perdu. Ach, kluge Kinder sterben früh. Von Ost nach West, ein Deutsch. Fall. Lass Robert, lass sein, schenk mir was ein, Abgang ist überall. Gerd Dietrich, Autor der dreibändigen Kulturgeschichte der DDR. Natürlich gab es diese Variante der Ausbürgerung, weil das ja auch in der Sowjetunion üblich war, Schriftsteller auszubürgern. Die DDR hat das eigentlich nie gemacht, aufgrund der Nazi-Vergangenheit, wo die Schriftsteller ausgebürgert wurden. Und das war ja dann auch einer der Hauptgründe, warum der Protest so weit ging. vielleicht, oh, warte, wow, meine Stimme, ja, das, ich komme in die Schule und mein bester Freund Monster sagt zu mir, mit wie viel Knarren ist denn dein Alter bedroht worden? Und ich verstehe überhaupt nicht, worum es geht, ja. Ich wusste das nicht mal. Also statt mein Vater mir mal vorher sagt, einen Tag, ich habe hier diese Position bezogen, es steht morgen in der Zeitung, no, nix. Mit seinem Schutz hat er mich eigentlich immer wieder ins offene Messer laufen lassen, weil ich konnte mich gar nicht vorbereiten. Du musstest ja sofort Stellung beziehen. Du musstest ja klack, wach sein. Ja. Ich weiß, dass es sehr, sehr kriselte am Berliner Ensemble, genauso wie in allen Theatern, weil fast jedes Theater sofort Leute verloren hat, die sich der Idee oder der Solidarität von Biermann angeschlossen hatten. Nun war Peter damals in der Partei und die Parteigruppen, also die Leitung der Partei, hatte in dem Theater auch viel zu bestimmen. War ja eine Art von Mundtotmachen, ja. Es ist russisch Roulette, sagen wir es so. Das wäre der sozialistische Ausdruck dafür, genau. Russisch Roulette. Du weißt nie, wo die Kugel ist in dem Lauf, ja. 5-1. Und dann sind die Leute natürlich innerhalb des Ensembles, innerhalb der Freunde in Unmut geraten. Und die Leute fingen an, geschnitten zu werden. Viele haben denunziert in der Zeit, haben andere Leute angeschwärzt. Ich bin ja dann nach Hause gekommen und habe gesagt, was ist los? Wir haben zusammen das Biermann-Konzert gesehen, du warst begeistert. Wir alle wissen, dass Biermann die Wahrheit gesagt hat. Er wollte immer nur eine kreative Auseinandersetzung. Ne? Und also was ich vielleicht noch dazu sagen muss, meine Eltern und Wolf und Eva Maria waren ja jahrzehntelang in der DDR befreundet. Also ich habe ja angeblich mit Nina Hage im Sandkasten gespielt. Ja. Und da passierte es nun, dass eine große Teilung auch unter den Intellektuellen in der DDR auftrat. Wir wissen, dass aus den 14, die die Regierung der DDR gebeten haben, den Beschluss zu überdenken, dann eine große Bewegung war, die unterschrieben haben, und das alles sicher bekannt. Tja. Und die Teilungen, die es gab. Und auch dann die Folgen für eine Reihe von Künstlern, die ihre Unterschrift nicht zurücknehmen wollten. Ja, die ihre Unterschrift nicht zurücknehmen wollten, er hat auch gar nicht unterschrieben. Also mein Vater hat eine Stellung bezogen im ND und er hat geschrieben, wessen Geschäfte betreibt Wolf Biermann? Sagt seine Unterstützung in den westlichen Massenmedien nicht schon genug? Ist er missbraucht worden oder wollte er sich brauchen lassen? Und wofür? Ich möchte erklären, dass ich die Maßnahme unserer Regierung unterstütze. Peter Kupke, Regisseur. Also sagen wir mal so, es war sein Leben und das schmeißt man ja auch nicht einfach weg. Ja? Und ich weiß nicht, ob damals das schon im Raum stand, dass er vielleicht Intendant werden könnte vom Berliner Ensemble. Im Jahr 2024 spiele ich Peters Erklärung von 2015 seiner Tochter vor. Ich sagte, ich kann nicht aus der DDR weggehen, weil ich in hohem Maße verantwortlich bin für ein großes Ensemble, das mich braucht, von dem ich auch lebe, mit dem ich lebe. Es war seine Familie. Ein Theater, das für die Öffentlichkeit in der DDR etwas bedeutet, auch als eine widerständliche Kraft, eine Kraft, die wenigstens Nachdenken befördert, ohne dass es öffentlichen Widerspruch hervorrufen darf. Und dass das eine Position ist, die zu halten unbedingt notwendig ist, auch wenn das persönliche Opfer kostet. Das ist ganz typisch Genosse. Ja, also man ist gar nicht berechtigt, ein persönliches Glück anzustreben. Man hat wirklich alles zu opfern für den Aufbau des Sozialismus. So sind wir indoktriniert und da bleibt irgendwann ein Teil davon hängen. Brauche ich einen kleinen Moment. Jahrzehnte später, gegen Ende seines Lebens, da hat er zu mir gesagt, es war ein großer Fehler, sich damals so zu positionieren und sich gegen Biermann auszusprechen. Und was er mir auch erzählt hat, ist, dass er sich nochmal mit Biermann getroffen hat, um sich bei ihm für sein damaliges Verhalten zu entschuldigen. Und ich glaube, mein Vater hat mir das auch erzählt, um sich auf eine Art, wenn auch nicht ausgesprochen, bei mir zu entschuldigen. Was? Ein Ausreiseantrag? Ach, sowas gibt es? Ich habe 1982 meinen ersten Ausreiseantrag gestellt. Und wenn man einen Ausreiseantrag gestellt hat, musste man damit rechnen, dass man dafür in den Knast geht. Und 1982 war die Stimmung in der DDR schon krass, ja. Und dass es sowas gibt wie einen Ausreiseantrag, das wusste man ja auch dann nicht, ne? Das wurde ja auch alles gedeckelt. Dann hieß es was, ein Ausreiseantrag, ach, sowas gibt es? Ich will nicht sagen, das ist dasselbe Risiko wie bei einer Republikflucht, weil da kannst du erschossen werden. Das wirst du nun mal eigentlich so schnell nicht, wenn du einen Ausreiseantrag stellst, eigentlich gar nicht, weil man brauchte ja auch politische Häftlinge in der DDR für den Häftlingsfreikauf. Deswegen wurden eben auch so und so viele, die einen Ausreiseantrag gestellt haben, verhaftet, weil die brachten einfach Geld. Irgendwann konnten bestimmte Leute übers Kulturministerium einen Reisepass beantragen mit einem Visum, dass sie nach West-Berlin fahren können. Und diese Visa waren ja immer zeitlich begrenzt. Das bedeutete aber, dass derjenige immer wieder hingehen musste, um zu fragen, ob das Visum verlängert wird. Und insofern konnte die DDR ganz einfach sagen, nein, bums, Reisepass weg. Und das war ja natürlich für viele auch ein Druckmittel, um den Mund zu halten. Irgendwann kommt der Punkt, wo du sagst, stopp, es geht nicht mehr. Und das war so ein Punkt, und da bin ich zu meinen Eltern gegangen und habe es ihnen gesagt. Unsere Tochter hatte gesagt, sie will in den Westen, sie will ausreisen, um Gottes Willen. Wie das denn? Also das war ja Ende 81. Und meinem Vater ist, glaube ich, die Kinnlade runtergefallen. Mein Vater war in der Partei, er hatte die Koordination unseres Lebens, weil wir sind ja immer mit ihm und seiner Karriere mitgereist. Dann haben meine Eltern mir ungefähr 10 Minuten später gesagt, wir werden es vor dir tun. Daraufhin ist mir die Kinnlade runtergefallen. Halt bloß den Mund. Das bringt uns ins Gefängnis, wenn du quatscht. Ja. Aber das Eigentliche war, nicht erwischt zu werden. Und das geht so an die Substanz, weil selbst wenn du zu viel Alkohol getrunken hast, und das haben wir ja öfter in der DDR, musste dein System so funktionieren, dass du dich nicht ein einziges Mal verquatscht. Das konnte irgendwann nicht mehr übertüncht werden. 1978 bat mich Peter, mit ihm an einer neuen Übersetzung von Ben Jonsons Bartholomäusmarkt zu arbeiten. Er wollte mich offiziell für einen Monat ans Berliner Ensemble einladen. Aber plötzlich rief er mich in London an. Sein Wunsch wurde von oben abgelehnt. Warum? Wir haben genug kompetente Übersetzer in der DDR und brauchen keinen Westler nach Ost-Berlin einzuladen, so die Begründung. Ich habe nicht geahnt, dass ich 4 Jahre später selber in der Situation war, dass ich kein Theater in der DDR mehr hatte, dass ich nicht mehr für ein Ensemble verantwortlich war, dass ich nicht mehr durch ein DDR-Theater getragen war. Und ich mich einfach fragte, na, sag mal, du bist doch voll blöde, wenn du dich nicht um dich selber kümmerst. Denn da gibt es Theater, die sorgen dafür, dass, oder die machen die Angebote. Ja, dann rette dich über das Theater. Das heißt, mit all diesen schönen, ich bin für die DDR-Propaganda der Künstler und Wissenschaftler im ND, das Übertünchen der sich entstehenden Risse, das konnte irgendwann nicht mehr übertüncht werden. Im Ausland wird überall von uns geschürt, ich bin mir jetzt normal. Und da wollen wir alle gehen, alle Promo. Los, weit, los, hin, komm! Und da gab es ja auch diese große Unruhe auf dem Alexanderplatz, also diese erste große Randale von den Jugendlichen, was es bis dahin nie gegeben hat. Nun aber ist, bewahre, etwas Ähnliches in der DDR passiert. Am Rande des Alexanderplatzes sogar. also für nicht nur Ortsunkundige mitten in Berlin. Und zwar haben in leichtsinniger Weise und unter dem Einfluss heißer Rhythmen junge Leute einen Luftschacht bestiegen und durch ihr Gewicht sowie durch rhythmisches Stampfen zum Einsturz gebracht. Also bei uns war alles ganz schön brav. Und dann tauchten die ersten Punks auf. Warum tauchten eben Punks auf? Weil eben das nicht mehr aufzuhalten war. Aber es kam zu Handgreiflichkeiten seitens einiger Raudis, respektive solcher jungen Leute, die unter Einfluss des Alkohols und besagter Musik nicht mehr zu wissen schienen, was sie tun. Die stumme Katrin verliert die Stimme. Okay. Ja. Ja, mein Leben war in der DDR mit meinem Vater immer sehr verbunden. Ich sag's nochmal. Oh, ich krieg noch eine. Okay, ich brauche heute einen Moment. Wir wollten die DDR nicht verlassen, weil die Vision, die wir hatten, ich nenne es immer das real existierende Paradies, ja, aufzubauen, das hat uns geprägt und das wirst du nicht einfach irgendwie los. Aber es gibt natürlich eben genau den Punkt, wo das Fass voll ist und es fehlt der letzte Tropfen, der es zum Überlaufen bringt. Und das war dann, glaube ich, bei meinem Vater die Inszenierung Bartholomäusmarkt. Bartholomäusmarkt, Bilanz, November 1979. Die zweite Durchlaufprobe der ersten Hälfte des Stückes wurde von der Leitung am 1. November besucht. In der anschließenden Diskussion stellte sich die übereinstimmende Meinung heraus, wurde die Entscheidung begründet, die für den 16. November angesetzte Premiere abzusagen. Mein Vater hat mir nicht erzählt, was bei den Proben vom Bartholomäusmarkt läuft. Aber die Schauspielschüler, also meine Kommilitonen, die wussten das. Wie, du kommst nicht mit dir das angucken? Weil das ganze Studienjahr ist hingegangen. Und ich habe gesagt, wieso schwänzen die alle? Was ist denn da los? Ich habe immer ganz cool gesagt, nee, ich gucke mir die Premiere an. Es kommt doch nie zur Premiere. Also alle wussten das schon. Zu dem Zeitpunkt, wo das politisch in dem Land so kriselte, konnte man ihm nichts mehr machen. Da war das Künstlerische plötzlich nicht mehr wichtig und das Politische kippte sich über alles. Am Theater, im Tanzen, in Gesang, Operngesang, mit allem. Es waren auch schon leichte Bewegungen für und gegen den Staat. Das heißt, eine Reihe von kleinsten Zeichen haben mir gesagt, pass auf, da zieht sich was zusammen. Es ist nicht mehr so, dass du ganz frei über dich verfügen kannst. Du musst aufpassen, sonst sagst du dir nachher, bin ich denn blöd gewesen? Habe ich denn die Zeichen nicht richtig gedeutet? Dadurch, dass mein Vater politisch abgesägt worden ist, sollte ich ja exmatrikuliert werden auf der Schauspielschule. Also es hat sich sofort ausgewirkt, weil natürlich, wenn jemand in so einer Position, Regisseur am Berliner Ensemble, abgesägt wird, da will sich dann keiner mehr die Finger verbrennen und mit der Tochter an der Schauspielschule zusammenarbeiten, wenn die da oben es wollen. Es ist ja ein langer Prozess von, du darfst nicht so sein, wie du bist. Also so, wie du leben möchtest, ist in diesem Land nicht möglich. Also innerhalb von, sag ich mal, einer Woche, das ging zack, zack. Und damit war klar, damals warst du auf verlorenen Posten in der DDR. Also du hattest keine Karriere mehr. Vielleicht kann man sich das Ausmaß von heute gar nicht mehr vorstellen, aber dann war einfach Schluss mit deinem Leben. Also Punkt, fertig. Ja, da habe ich meine Stimme verloren dann. 4 Wochen, also nichts mehr sagen. Das war... Die Mauer wird fallen nach dem Jahr 2000. Ich setzte an, dass die Mauer fallen wird, für mich im ersten Jahrzehnt des Jahres 2000. Das ist für meine Biografie zu spät. Also ich muss sehen, wie ich mich selber rette unter der Situation. Und das ist natürlich bitter gewesen für mich, zu sehen, dass mein persönliches Engagement verfehlt war. Ich war schockiert darüber, dass ich mich falsch engagiert habe. Also ich werde die nächste Gelegenheit, die ich habe, nämlich nach einer Premiere in Dänemark, zu der auch Sonja mich besuchen kommen kann, nicht zurückkehren, ohne dass ich mich zunächst mal von der DDR distanziere. Denn meine Tochter war noch da, ja, und ich musste vorsichtig sein. Also wir haben in unserer Wohnung nicht darüber gesprochen. Wir sind runtergegangen in die Spree, haben uns da über das Geländer gelehnt. Wir haben an der Janowitzbrücke gewohnt, im Hochhaus. Und als meine Eltern ihre Flucht besprochen haben, konnten sie das ja nicht in der Wohnung oder schlecht. Also manche Details waren ihnen wohl zu gefährlich. Und deswegen sind sie hier an der Spree spazieren gegangen und haben sich an die Mühlendammschleuse gestellt, weil hier auch das Wasser rauscht, speziell hinten an der Schleuse, wo das Wasser nach oben gepumpt wird oder abgelassen wird. Und da waren so große Entfernungen zu anderen Gebäuden, Menschen, sodass wir eigentlich wussten, wir stehen hier so zufällig allein, dass niemand uns zuhören wird. Man wusste ja doch Beispiele, Leute, die geplant hatten, die DDR zu verlassen, von denen das bekannt worden, die sind in der DDR ins Gefängnis gekommen. Die Planung war bereits ein Vergehen und man wurde dafür einfach juristisch belangt. Wie stellen Sie das an, dass die Flucht vorher nicht auffällt? Und wie bekommen Sie bereits vor der Flucht genügend Sachen nach Dänemark? Wie verhalten Sie sich in bestimmten Situationen, damit andere keinen Verdacht schöpfen können? Das ist natürlich ideal, weil man steht hier, man kann rauchen. Ja, meine Eltern haben damals beide geraucht. Und es ist ja auch eine Nervensache, glaube ich, solche Dinge zu besprechen. Und das Nervensystem ist ja sehr angespannt, weil das ist ja nicht ein Zustand von einem Tag oder so. Das geht ja über vom Beschluss bis zur Tat. Das sind ja Wochen, Monate. Ich fange aber natürlich an zu probieren und ich rechnete damit, dass Sonja mich in der Zeit besuchen kann, so wie auch vorher bei einer Inszenierung in Dänemark. Aber plötzlich erfahre ich, nein, sie bekommt nicht die mehrfache Ausreise, sondern sie bekommt nur einmalige Ausreise zur Premiere. Dann denke ich, Moment mal, wieso das? Dann fängt man an nachzudenken, ob es nicht irgendwo einen Leck gibt, irgendjemand. Sie kann nicht mehr zurück und den Briefkasten in Feuer setzen. Mhm. Aber wenn wir drüben sind, können wir dafür sorgen, dass dir, wie denn? Dann sage ich, nur da gibt es viele Möglichkeiten. Und ein Schutz ist natürlich, dass wir offen stellen für sie zum Veröffentlichen, wie ist unser Abschied von ihr. Und damit ich keine Schwierigkeiten dadurch bekomme, haben Sie mir gesagt, dass sie einen Abschiedsbrief bekommt, von dem sie nichts weiß. Und wir sie trösten müssen, dass sie leider Rabeneltern hat und. Aber wir haben nicht anders gekonnt und sie möge uns verzeihen und so weiter und so weiter. Richtig, per Post, Briefkasten. Was macht man mit einem solchen Brief? Wann steckt man den in einen Briefkasten? Wo? Zu welcher Zeit? Meine Mutter hat den Brief dann, als sie nach Dänemark ausreiste, in Rostock in den Briefkasten geworfen. natürlich in der DDR die Postkontrolle so gut organisiert war, dass man genau wusste, wo ist was eingeworfen, wie ist das und. Sie ist durch die Grenzkontrolle durch? Das heißt, sie kann auch nicht mehr zurück und den Briefkasten in Feuer setzen. Das wäre ja noch eine Variante. So fast krankhaft schutzbedürftig und sich selbst zu sichern, war man bereits, dass man den Briefkasten als selbsttätigen Mitarbeiter der staatlichen Behörden verdächtigt hat. Man konnte ja nie wissen, was wird mitgehört, was klingelt, wer guckt zufällig und sagt sich, was ist denn das? Ein Auto aus Berlin, das dann in die Grenze fährt. Warum hat die noch einen Brief reingeworfen? Was ist denn das für ein Brief? Und ich denke mal, dass natürlich an der Grenze, an einem Grenzübergang, wo die Fähre nach Dänemark losfährt, dieser Briefkasten besonders überwacht war. Aber als die Fähre nicht losfuhr, aus irgendwelchen Zufallsgründen, sagte ich Sonja, verdammt und zugenäht, hat mich jemand beobachtet. Jetzt ist die Fähre aber noch in Rostock. Sie ist noch nicht aus dem Seegrenzgebiet der DDR raus. Das heißt, die Stasi könnte jetzt rein theoretisch schon gesehen haben, wenn sie Verdacht geschöpft hätten. Nein, die Fähre fuhr, sie war froh, sie war auf der Ostsee, sie war dann drüben, spät in der Nacht. Also du weißt ja nicht auf der Ostsee, wann ist jetzt die Grenze, ja? Also du musst eine Stunde durchhalten, bis du das Festland auf der anderen Seite erreicht hast und hoffen, dass nicht die Staatssicherheit auf der anderen Seite steht. Weil natürlich war die Stasi auch in Westeuropa. Und es sind ja auch manche Flüchtige im Nachhinein verunfallt worden. Und sie hat ihre Tochter da zurückgelassen. Mhm. Ja, ja. Also, sie haben ja in dem Brief geschrieben, dass ich die Wohnung ausräumen kann, dass ich mir also alles nehmen kann, was ich möchte, dass sie Rabeneltern sind, aber dass sie aufgrund der Situation in der DDR ausreisen müssen. Natürlich hat mich die Stasi verhört, weil in der DDR war die Mitwisserschaft einer Fluchtplanung genauso strafbar wie die Flucht selbst. Du darfst nicht so sein, wie du bist. Wir haben unsere Tochter nämlich schmählich verlassen. Ja, also dieser erste Satz, ne? Wir haben unsere Tochter schmählich verlassen, das, kein Kommentar. Das ist ja auch eine Entscheidung, die sie eigentlich schon geplant hatten, obwohl sie genauso wussten, dass wenn sie von der Reise nicht zurückkommen und damit Flüchtlinge sind, also als wenn sie über die Mauer geklettert wären, mein Leben ebenfalls ruinieren. Also ich hätte keine Karriere mehr in der DDR machen können. Die Schauspielerin Carmen Maja Antoni. Ich könnte es nicht. Ich bin eine Mutter, die das nicht konnte. Ich bin bei jedem Gastspiel zurück nach Hause gekommen, weil da hat jemand auf mich gewartet. Wie alt warst du, Katrin? 21, ja. Also meine Kinder mit 21 und 20 ihren Vater verloren und das war schon ein großer Einschnitt ins Leben, wenn man so ein Studium beginnt, voller Hoffnung und allem, und dann wird das alles abgekickt durch einen. Und sie hatte ja keine Chance, hinterherzugehen gleich mal und guten Tag zu sagen. Wir sehen uns nächste Woche Mittwoch, ne? Das war ja gar nicht möglich. Das ist schon hart. Im Oktober 1982 fahren die Kupkes aus dem Exil in Dänemark direkt zu mir in mein Haus in Südfrankreich. Eine heiße Nacht in der Provence. Wir sitzen in einem Dorfrestaurant und plötzlich flippt Sonja aus und rennt weg. Wir warten stundenlang auf ihre Rückkehr und fahren dann die 7 Kilometer bergauf nach Hause. Irgendwie hat sie es geschafft, zurückzukommen und sitzt nun hysterisch an dem Steuer ihres Autos hinter einem verschlossenen Tor. Wo willst du denn hin? Zurück nach Ost-Berlin. Die Frage war natürlich, wann sehen wir uns wieder? Und das ist natürlich auch noch zu der ganzen Fluchtplanung eine belastende Situation. Wie kriegen wir unser Kind aus diesem Land raus? Katrin sollte ihren Ausreiseantrag erst stellen, nachdem ihr Vater ihr ein Zeichen gegeben hat. Das Zeichen kommt ein paar Monate nach seiner Flucht. Warum nicht sofort? Mein Vater hat ja immer sehr, ich sag mal, unterirdisch, undergroundmäßig gearbeitet, ja, und hat immer so seine Sachen gemacht. Und er hat sich auch sehr zurückgehalten. Es war nie in der Westpresse ein großer Artikel über ihn, dass er jetzt die DDR verlassen hat und er jetzt ein westdeutscher Künstler ist und so weiter. Er hat das alles vermieden. Aber er hat natürlich damit auch gedroht, sich anzuketten vor der Botschaft der DDR. In dieser eh schon politisch schwierigen Situation, dass er sich ankettet, weil seine Tochter die Ausreise nicht kriegt. Das wäre eine heiße Story geworden. Der Untergang der Titanic. Die Stimmung im Prenzlauer Berg Anfang der 80er war sowieso phänomenal. Pulsierte das Leben, zumindest unter uns. Weil es wurden ja auch immer mehr, die einen Ausreiseantrag gestellt haben. Und ich habe auch all meinen Freunden gesagt, hör zu, ich habe einen Ausreiseantrag gestellt, also du kannst aufhören mit mir zu reden, ich habe damit kein Problem. Also ich habe jedem freigestellt, weil wir waren ja hoch überwacht im Prenzlauer Berg, das war uns auch klar. War ich auch auf keinen sauer, der gesagt hat, oh, ist mir zu heiß, ich will hier bleiben und will damit nichts zu tun haben, ist alles in Ordnung. Mir kommt das Bild wie der Untergang der Titanic. Und entweder du hast gesagt, ich bleibe auf dem Schiff. Oder du sagst, ich nehme ein Rettungsboot. Wir hatten die Info bekommen, dass Mitte 84 der eiserne Vorhang fällt. Das heißt, dass die sich entwickelnde Ausreisewelle gestoppt werden wird. Und deswegen haben wir, ich glaube im Februar 84, Inneres besetzt, also so eine, von unserem Kiez, von unserem Bezirk, Prenzlauer Berg. Wir hatten ja alles mit, wir hatten Kinder mit, wir hatten zu essen mit. Wir haben gesagt, wir gehen hier nicht mehr weg, bis wir die Ausreise haben. Und wie gesagt, aus diesem Gefühl, es war eigentlich eine Party, weil hier entweder gehst du jetzt in den Knast oder weiß ich was, die schicken sie zum Mond. Also was sie auch immer mit dir vorhaben. So, so what. Und nach ein paar Stunden, weiß ich noch, kam man, ne, so ein Beamter, diese langen Flure mit dem Linoleumboden. Das, ne, Frau Kupke, was machen Sie eigentlich hier? Ihr Ausreiseantrag ist doch genehmigt. Und ich bin dann am 12. März ausgereist. Ja. Das Verrückte ist, meine beiden Cousins sind am 10. März verhaftet worden. Mein Onkel, der hat den Kontakt verboten, quasi zwischen den Geschwistern. Und dass zwei Cousins verhaftet worden, das war meine Schuld. Ich wurde also beschuldigt, dass sie aufgrund meines Handelns, meiner Asozialität, die sich ja wahrscheinlich auch durch meine Eltern entwickelt hat, weil die waren Staatsfeinde, also ich wurde regelrecht beschimpft. Du warst Staatsverräter, du warst Staatsfeind, du hast ein System verleugnet, du hast den Frieden kaputt gemacht, du bist zu den Kapitalisten, du bist... Wer? Peter Kupke? Nie gehört. Mein Name ist Stefan Dörschel, ich bin der Leiter des Archivs Darstellende Kunst in der Akademie der Künste. Und wir befinden uns hier tatsächlich in einem von zwei Archivzweckbauten, die zu Zeiten der DDR jemals errichtet worden sind. Gegenüber war die Akademie der Künste der DDR und dafür wurde dieser Archivbau errichtet. Der zweite Archivbau ist tatsächlich für die Stasi errichtet worden. Das heißt, man sieht dann schon daran, was in der DDR wichtig war. Auf der einen Seite die Überwachung, auf der anderen Seite die Kultur. Ja, insofern herzlich willkommen im Archiv der Akademie der Künste. Ich kenne das Magazin noch, diese Magazine hier noch ganz anders. Ich habe 96 angefangen, da gab es noch die... Tür zu? Tür zu, ja. Wir sind jetzt im Magazin 2. Wir lagern tatsächlich die Originale von großartigen Künstlerinnen und Künstlern des Schauspiels, der Oper, des Tanzes, des Kabaretts, der Kritik, des Bühnenbildes. Ja, die ganze Breite des Theaters, so ein Who is Who der deutschen Theatergeschichte des 20. und 21. Jahrhunderts. Und hier stehen wir eben bei Peter Kupke. Wir sehen ja daran, an der Fülle der Kisten, wie sehr doch mein Vater die DDR-Kultur oder die Theaterlandschaft geprägt hat. Ja, und das ist ja ein Phänomen, dass er überhaupt nicht bekannt ist, überhaupt nicht. Also es gab ja mal eine Phase auch bei Wikipedia, dass Einträge, die wir gemacht haben, wieder gelöscht wurden. Warum wird mein Vater eben zu Lebzeiten ausradiert? Also was läuft da? Franziska Trögner. Das war aber grundsätzlich so in der DDR. Wer geflüchtet war, war für das Land gestorben. Da war Peter Kupke nicht der Einzige. Es sind Filme im Fernsehen nicht gekommen, wenn jemand, der ausgereist war, eine große Rolle gespielt hat oder der Name ist aus dem Abspann entfernt worden. Das war gang und gäbe. Gerd Dietrich. Kann man natürlich auch mit diesen schrecklichen Verwerfungen der Nachwendezeit erklären, wo sozusagen erstmal alles, was DDR-Anstrich hatte, beiseite geschoben wurde. Delegitimierung der DDR-Kulturgeschichte, das ist natürlich die Auseinandersetzung des Ostens mit dem Westen, an der wir heute noch kämpfen. Ja, die Westeliten haben sich durchgesetzt und dann wurden nicht nur die Osteliten wurden beiseite geschoben, sondern natürlich auch die DDR-Vergangenheit. Ich habe eine heiße Frage. Ich habe erfahren, dass die Stasi-Akte von Peter Kupke hier liegen. Mhm. Können wir zum Beispiel anschauen? Ich glaube nicht. Warum? Weil Peter Kupke das nicht wollte. Und wie lange muss man warten? Ich muss einfach mal sehen, was Peter Kupke da bestimmt hat. Wie lange die gesperrt bleiben soll. Es geht ja darum, dass da eventuell was drinsteht, was lebende Leute verletzen könnte. Ja, das gibt viele. Es gibt Statistiken darüber, wie Leute keinen Bock drauf haben, von den Menschen enttäuscht zu sein. Was? Der? Das habe ich doch, oder? Ja. Ne? Das habe ich nicht erwartet. Oder eben das andere. Ich habe es mir doch gedacht. Also interessant also, wäre zu wissen, wie lange mein Vater das gesperrt hat. Ja. Also wenn das, sage ich mal, für 5 Jahre, für 10 Jahre, dann... Muss ich mal gucken. Die stumme Katrin mit 2 T. In der DDR, da war ja, die Partei war die Mutter. Sie hat uns alles gegeben, die Sonne und sie geizte nie, die Sonne und Wind. Das war das Lied der Partei, was wir alle gesungen haben. Es gibt diesen Zwischenraum von Kommunikation, der in der DDR auch üblich war. Und der war natürlich auch am BE üblich. Das war eine Kommunikationsstruktur, die sich dann irgendwann auch natürlich auf die Familie niederschlug. Aber das hast du irgendwann wirklich intus, ja, die Indoktrinierung oder dein Schutzmechanismus. Und gerade als stumme Katrin sowieso. Ich nenne es ja immer die innere Staatssicherheit. Ja. Du lernst ja schon als Kind, spätestens in der Schule, aber eigentlich schon im Kindergarten, dass du bestimmte Sachen zurückhalten musst. Ja? Also du wirst verschwiegen. Was natürlich dann irgendwann dazu führt, dass du immer mehr den Kontakt zu dir verlierst. du durftest ja auch im Grunde keine eigenen Gefühle haben. Walter Ulbricht, Honecker, also auch Margot Honecker, die sind doch alle mit diesem indoktrinierten Lehrauftrag gekommen. Die sind ja im Grunde schon völlig traumatisiert bei uns angekommen, ohne Gefühle. Ja? Und der Genosse, der Parteigenosse hat kein Recht auf eigene Gefühle und kein Recht auf eine eigene Meinung. Und das hat sich natürlich bei uns in unserem von Margot Honecker aufgebauten Schulsystem bemerkbar gemacht. Das war bei den Künstlern ja sowieso verbreitet. Ich meine, die Ossis oder wir DDR-Bürger waren ja nicht umsonst Weltmeister des Suffs, weil irgendwo mussten wir mit unseren Gefühlen hin. Und das war der Suff. Und wir haben also Aggressionsausfälle gekriegt. Als ich dann ausgereist bin, ich habe gestottert. Ich konnte nicht mehr reden. Sobald irgendetwas nervlich Anspannendes war oder mich hat jemand nach der DDR gefragt. Kein Mensch hat ein Recht, einem anderen Menschen kaputt zu machen, seine Lebensfreude, in keinster Form. Also diese Tragik von Vision, weil wir sind ja mit der Vision groß geworden. Das ist ja das Perfide, das Paradies aufzubauen, die Utopie von Paradies. Und die haben alle dran geglaubt. Das ist so eine Ausnutzung, ein ideologischer Missbrauch eines zutiefst menschlichen Bedürfnisses, in Harmonie zu leben. Sonja Herbing ist im Jahr 2010 gestorben. Nach dem Tod von Peter Kubke im Jahr 2022 warf ich eine Flaschenpost in den dunklen Ozean namens Internet und fand Katrin Kubke. Nur um zu erfahren, dass sie trotz meiner engen jahrzehntelangen Freundschaft mit ihren Eltern meinen Namen nie gehört hatte. Mein Treffen mit Katrin hat bei mir offene Wunden hinterlassen, was meine Beziehung mit ihrem Vater betrifft. Nach 40 Jahren Freundschaft muss ich ehrlich zugeben, dass ich ihn nie wirklich gekannt habe. Hallo David, ich bin's nochmal, Katrin. Ja, was ich immer vergessen habe zu erzählen. Im Grunde liegt der Verrat darin, dass mein Vater mich immer schützen wollte vor ihnen und mich in der Essenz dadurch ihnen ausgeliefert hat. Er sagt, halt bloß den Mund, sonst kommen wir ins Gefängnis. Dadurch hat er zugelassen, dass ich eben hätte ins Gefängnis kommen können. Ich kann es auch so sagen, die Partei hat immer recht, aber nicht die Tochter. Die stumme Katrin. Er wollte nicht, dass ich die Trommel schlage. Die stumme Katrin mit 2 T. Eine Vater-Tochter-Biografie aus der DDR. Feature von David Zane Meirowitz. Redaktion Ulf Köhler. Es sprachen Andreas Keller und der Autor. Ton Holger Klimchen. Regie David Zane Meirowitz. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2024. In der ARD-Audiothek finden Sie noch viele weitere Features, zum Beispiel aus den Rubriken Zeitgeschichte, Politik oder Kunst. Stöbern Sie doch einfach mal durch.